Ein kurzer Test. Herzlich willkommen zum Schaumbad-Podcast. Der Podcast mit Peter und Jean-Paul. Herzlich willkommen im Schaumbad in der Weihnachtsmetzgerei. Wie Weihnachtsbäckerei. Ja, hallo Peter, grüß dich. Weihnachtsmetzgerei, weil ich lese tatsächlich diesen lame Gag ab. Okay. Der Podcast, der euch zerhackt wie ein Fleischerbeil. Und weil Weihnachten ist bald. Ist schön, ja. Nächsten Samstag hat Jesus Geburtstag. Genau. Und wir feiern rein. Genau, wir feiern rein. Wir machen eine nicht 24-Stunden-Folge, sondern eine 148-Stunden-Folge. Hast du das so schnell gerechnet? 148 Stunden? Ein educated guess. Warte mal. Ja, kommt hin. Kommt ungefähr hin. In 148 Stunden ist Weihnachten. Herzlich willkommen in der Weihnachtsmetzgerei. Schön, dass du da bist. Wir sind hier wieder im richtigen Studio. Im klassischen Studio, ja. Wir haben keinen Gast heute. Kein Gast, kein irgendwie Auswärtsstudio, wo die Tonqualität scheiße ist. Sorry dafür. Aber dafür haben wir direkt am Anfang einen offiziellen Teil. Ja. Ja, direkt jetzt sofort. Und zwar hat Angela Merkel ja ihren Zapfenstreich bekommen als Kanzlerin. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren bekommen als Verteidigungsministerin. Wir hatten aber in der ersten, also wir hatten auch einen Heimatkanzler, der da vergessen wurde. Der hätte eigentlich auch einen Zapfenstreich bekommen müssen. Hat er keinen gekriegt? Er hat keinen bekommen. Deswegen hier im Schaumbad nicht ganz ohne Freude, sondern eher mit Freude, da der weg ist. Aber wir machen jetzt den Zapfenstreich für Horst Seehofer. Jetzt stell dir vor, jetzt kommen irgendwelche Soldaten mit Fackeln rein. Immer ein schönes Bild. Mit diesem preußischen Helm. Genau, ja. Ist zwar eine 400 Jahre alte Tradition, trotzdem hatten wir mal Episoden in Deutschland, wo auch sehr viel mit Fackeln und Helmen rumgerannt wurde. Und ja, auch ein paar dumme Mitbürger, die jetzt wieder mit Fackeln auf jeden Fall rumrennen. Deswegen finde ich ja kein schönes Bild. Aber wir stellen uns das jetzt vor und das ist der Zapfenstreich für Horst Seehofer, also jetzt so 20 Sekunden oder so. Welches Lied können wir denn spielen? Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich fand eine Insel mit zwei Bergen ganz schön, weil er ist ja großer Lokomotivfan. Ja, oder eine Insel mit zwei Bergen würde ich auch nehmen. Okay, willst du die Tuba sein, dann wäre ich die Trompete. Beides will ich sein. Okay, gut. Und du machst den Gesang. Ja. Nee, Gesang gibt es ja nicht. Das ist ja immer nur so ein Blasorchester, deswegen. Dann mache ich die. Okay, es reicht. Ja. Wunderbar. Tschüss, unser Horst. Tschüss, Horst. Du dummer Wichser. Fick dich und lass dich hier nie wieder blicken, du Arschgeige. Und von mir ein großes Sorry von der letzten Bundesregierung an unsere jetzige Nancy Fraser. Guter Name auch. Könnte bei Futurama ein Charakter sein. Ja, stimmt. Und sie erbt jetzt den Titel Heimatkanzlerin. Obwohl heißt sie das immer noch so? Bundesministerium für Heimat? Hat keinen neuen Namen bekommen. Ah. Hätten sie auch ändern können. Aber damit herzlich willkommen Nancy Fraser, Charakter aus Seinfeld, jetzt unsere Heimatkanzlerin. Und ich habe heute noch was mitgebracht. Du bist doch großer Fan des Mixgetränkes. Ja. Ja, also so ein Aperol. Eher du, oder? Gerne. Oh ja, ja. Wo habe ich sogar da? Und ich hatte letzten Pizzalieferanten, der nette Italiener aus Stuttgart-Ost, der auf einmal, wahrscheinlich hat er eine Palette davon geschenkt bekommen, Topo Chico Hard Seltzer Sparkling Water with Alcohol. With Alkohol. With Alkohol. With Alcohol, Sherry Akai oder so. Achai. Hat er mitgebracht Achai. Und meinte, das wäre ganz gut. Warum auch immer, hat er zwei Dosen davon mitgebracht. Meine Lebenspartnerin und ich wollten das aber zu Hause trinken. Deswegen dachte ich, auf den Abschied von Horst und da wir keinen Bayern mehr in der Bundesregierung haben, trinken wir jetzt einen Topo Chico. Topo Chico, okay. Hart, ist einfach Sprudel. Ja, hart seltzer Sparkling Water with Alkohol klingt gut, finde ich. Und es ist glutenfrei. Also, let's go. Vor allen Dingen klingt das so super hart und hat aber nur 4,1%. Damit werden sich Generationen von Jugendlichen wegballern. Und das riecht richtig lecker. Oh. Das riecht nach Achai ein bisschen, aber auch nach Cherry. Muss ich mehr als einen Schluck trinken? Ähnlich kannst du dich noch dran erinnern, als ich dieses blaue Bier aus Frankreich mitgebracht habe. Oh ja. Aber Also am Anfang dachte ich, oh Gott, aber im Nachgang geht's. Ja, ist aber trotzdem, also wer macht Wasser mit Alkohol? Und genau, weil es ist nicht so richtig süß, was mir ganz gut... Am Anfang denkt man, es ist sehr süß, aber es ist gar nicht so. Nee, ist gar nicht so süß. Topo Chico. Also es wird nicht mein Lieblingsgetränk. Ja, das soll ja gut gegen Kater sein, dieses Getränk. Topo Chico, ja. Ja. Genau. Und da wir machen jetzt allen politischen Content einfach am Anfang. Nee, wir sind ja ein Bundeskanzler-Podcast. Sind wir, ja, weil wir die Söhne von Helmut Kohl sind. Und ich trinke mal ein Schluck Bier nach. Unser Thema ist einfach Kanzler. Genau. Ich habe mir überlegt. Ich hätte nämlich noch ein Thema. Ja. Auch. Jetzt zum Bundeskanzler? Ich habe nur Bundeskanzler. Zukünftige Bundeskanzler. Ja. Hoffentlich nicht. Fotzenfritz. Genau, Friedrich Merz. Der Mann, der immer wie Erika Steinbach im Bundestag abgestimmt hat, Vergewaltigung in der Ehe, finde ich gut. Yes. Friedrich Merz. Und ich finde das schlechteste Zeichen, also wir müssen jetzt nicht die Personalie Friedrich Merz auseinandernehmen, aber warum man schon merken kann, warum da keine gute Idee ist, ist der Artikel aus der Zeit war überschrieben mit Markus Söder sieht in Wahl von Friedrich Merz Signal neuer Stärke. Damit ist schon alles verloren. Also nicht für Friedrich Merz, sondern für uns alle. Also Söder findet ihn gut. Ja. Ja, das heißt, Merz wird auf jeden Fall Bundeskanzler. Ja. In so 3 Jahren. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Demontagekampagne gegen das Kabinett geben. Ja. Und gegen Scholz, dass die sich auflösen und in den nächsten 2 Jahren. Also von der rechten Presse wird es die geben. Und dann wird neu gewählt und dann März 16 Jahre. Mit Julian Reichelt als Pressesprecher. Er ist der neue Steffen Seibert. Oder Heimat. Wer ist eigentlich jetzt der neue Steffen Seibert? So eine Frau mit dunklen Haaren. Und die hat Schuhe an meistens. Aber kommt die nicht aus den Medien? Ich habe die noch nie barfuß gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Aber kennt man die aus den... Steffen Seibert kam ja aus... Ich weiß nicht mal, wer Steffen Seibert ist. Der alte Kanzler. Bundespressesprecher. Doch, den Namen kenne ich, aber ich habe ihn nicht vor Augen. Der sah ganz frisch aus, als er aus den Pressekonferenzen immer der. Genau, der sah ganz frisch aus, als er in dieses Amt gegangen ist. Und nach 14 Jahren sah er einfach aus, als wäre er in der Weihnachtsmetzgerei gewesen, aber als Plätzchen. Ja, gut, es waren harte Jahre. Harte Jahre. Harte 16 Jahre. Aber einen Zapfenstreich für Steffen Seibert machen wir jetzt keinen. Ja. Das will mir jetzt zu anschauen. Nein, das hat der doch auch organisiert. Ich glaube, das liegt in der Verantwortung von ihm. Ach so, okay. Ich dachte vom Verteidigungsministerium. Die treffen sich ja auch da immer in der Hütte. Weiß ich gar nicht. Jo. Ich glaube, ich stelle mir das recht schwer zu organisieren vor, dass irgendwelche nationalsozialistisch angezogenen Soldaten einen Punkrock-Song spielen müssen aus der DDR. Ja, der als Punkrock-Song gilt, obwohl die Sängerin, also damals galt sie ja als Punk, mittlerweile ja auch eine abgetretene ESO-Frau ist. Aber scheinbar keine Impfgegnerin, oder? Man hätte auf Nina Hagen gewettet und dann dreht Nena durch. Ja, ich hab ihre Karriere jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht verfolgt. Ah, die kann mit Aliens und Engeln reden. Vielleicht haben die ihr gesagt, weil das sind schlaue Wesen. Ja gut, das kann muss man wirklich sagen. Moment, Aliens und Engel sind schlaue Wesen. Die haben wahrscheinlich Nina Hagen gesagt, lass dich impfen, verdammt. Genau. Und da hat sie drauf gehört. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich bin auch fürs Impfen, aber kann auch mit Engeln und Aliens. Ja, genau. Also ich glaube an Engel und Aliens. Ja. Ich glaube leider an keine Sachen mit A, sonst wäre ich dabei. Adolf Hitler. Glaube ich nicht dran. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Also, den gab es schon, aber ich habe keinen Glauben in ihn. Hitler war kein Nazi. Der hat davon nichts gewusst. Ja, der wusste nichts. Hat irgendein Bundespräsident mal gesagt. Friedrich Merz wahrscheinlich. Friedrich Merz, Bundespräsident Friedrich Merz. Günther Oettinger. Friedrich Merz ist übrigens, wenn er Bundeskanzler wird, wird er 68 Jahre alt sein. Also älter als Merkel jetzt am Ende ihrer Kanzlerschaft. Alt-68er sozusagen. Ja. Also ist dann relativ alt und 68er. Ja. Also ist schon ein bisschen alt. Also ist die Hoffnung, dass er vielleicht noch vorher stirbt. Ja. Manche Joe Biden, Donald Trump, die sind ja irgendwie Mitte 90. Ja, aber bei Donald Trump weiß man auch gar nicht mehr, was unter dieser Hülle steckt. Vielleicht steckt da schon Donald Trump Jr. manchmal drin. Der ist das Hypochlorolophol. So ungefähr. So Zeug steckt unter seiner orangenen Hülle. Ja, genau. Aber ich hatte mir heute Morgen natürlich auch über Kanzler heute Gedanken Abend gemacht. Über Kanzler Gedanken gemacht. Dann, also Friedrich Merz wurde zum CDU-Vorsitz gewählt. Ja. Weil jeder Gag wurde schon darüber gemacht, glaube ich. Deshalb. Ja, aber wir müssen es trotzdem behandeln, weil wir der Kanzler-Podcast sind. Eben, genau. Ja. Der Kanzler-Cast. Der, pass auf, Podkanzler. Der Podkanzler-Cast. Ja, wir sind ein Podkanzler, ja, irgendwie so, ja. Podkanzler. So heißt der Podcast. Jetzt. Ach, wir müssen unseren Podcast baden, wir baden schon lange nicht mehr. Komm, wann hast du das letzte Mal gebadet? Mit mir zusammen. Mit dir zusammen ist länger her, ja. Ja, bestimmt 3-4 Wochen. Ja, gut, nee, dann haben wir jetzt einen neuen Namen. Seht ihr ja auch in der Episodenbeschreibung. Genau, Podkanzler. Ja. Für euch ist gar keine Überraschung. Wir sind auch zu erfolgreich geworden. Stimmt. Ja, man muss kurz über Friedrich Merz reden. Wir sollten aber auch nicht zu viel über Friedrich Merz reden. Vielleicht wird Friedrich Merz der nächste Fanzler. Ja, weil also niemand strahlt so viel Freude und Integrität aus. Also Freude und Integrität sind die zwei Wörter, die mir einfallen, wenn ich an Friedrich Merz denke. Ja, weil also Scholz ist jetzt kein Fanzler. Nee, Scholz ist, ich wäre dafür, dass aber auch, wo wir eben auch von der Bundeswehr hatten, die machen ja, glaube ich, noch gerne, wenn sie trinken und dann rülpsen müssen, so Schulz und dann den Daumen in die Stirn, dass sie jetzt auch den Kanzler in den Kasernen ehren und einfach also so lang wie Scholz jetzt Kanzler ist, auch wirklich Scholz einfach sagen. Ich denke auch, ja. Ist das noch ein Ding bei der Bundeswehr? Weiß ich nicht. Ich war ja nie da. Das ist ja auch mein. Ja, also, ich bin vor ein paar Jahren ausgetreten. Da musst du einen Antrag stellen. Ja. Das kostet, glaube ich, 35 Euro Bearbeitungsgebühr. Dann musst du nochmal zum Pastor. Ja, genau, ja, genau. Und sagen, ich. Es gibt ja evangelisch, katholisch und Bundeswehr. Ja. Und ich bin aus der Bundeswehr jetzt ausgetreten, zum Steuern sparen. Ja. Ist das dann auch so, dass man dann, also so wie römisch-katholisch, ist man dann Berlin-Bundeswehrianisch? Oder was steht da drin? Nee, oder? Bundes, also BW steht Federal, Föderale Armee. Ah, okay. Also das der ganzen Föderation. Okay. Das ist die Armee der ganzen Föderation, nicht nur Berlins. Ganzen Föderation. Genau. Ja. Die Föderalrepublik. Deutschland. Federal. Ich finde Föderalrepublik viel cooler als Bundesrepublik. Finde ich auch nicht schlecht. Sollen wir das mal. Vielleicht haben wir jetzt auch einen guten Draht zu Scholz. Ja. Du müsstest aber anrufen. Mein Problem ist, wenn Scholz redet, höre ich nicht lange zu. Ja, der langweilt mich relativ schnell. Deswegen müsstest du vielleicht anrufen, weil. Wenn er mir dann antworten würde, ich würde anrufen und sagen, können wir anstatt Bundesrepublik, Föderalrepublik machen. Und er würde mir antworten, wüsste ich nicht, weil er mir geantwortet hat. Du kannst also, ja ihm sagen, er soll dir eine Sprachnachricht schicken und du spielst sie auf doppelter Geschwindigkeit ab. Der könnte funktionieren. Dann geht's vielleicht. Ja. Weil er muss richtig konzentriert bleiben und langweilst dich nicht. Das ist gut, ja. Oder anderthalbfacher Geschwindigkeit. Scholz ist so ein anderthalbfacher. Ja. Ja. Ja. Genau. Irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch beitragen zum Kanzlertum. Ich habe auch noch voll schlaue Fakten mitgebracht. Schlaue Fakten. Ja. Ich hänge aber an deinen Lippen. Aber die jetzt schon vor der Pause rausballern? Ich habe zwei. Da machen wir doch einen. Weil ja, einen Fakt. Ich glaube, den kennen sehr viele. Aber kennst du Grace Hopper? Grace Hopper. So wie Grashüpfer? Ja, tatsächlich. Aber sie hieß so. Nee, das war eine Frau, die am ersten mit an einem der ersten Computer gearbeitet hat. Mit dem Bug, die? Genau. Ah, ja. Und da wissen wahrscheinlich ganz viele Leute, die mit Computern zu tun haben. Aber mir war bis heute nicht bewusst, dass der erste Bug tatsächlich ein Käfer in dem Computer war. Das war dir bis heute nicht bewusst? Nee. Fand ich ganz, ganz gut, weil ich glaube, wir haben nicht nur Nerds unter unseren Hörerinnen und Hörern. Oh, ich dachte, das ist allgemein, das wusste ich irgendwie mit 5 schon. Aber ich fand das eine sehr schöne Vorstellung, dass der erste Backen wirklich ein Käfer war. Also der erste Käfer im System war ein Käfer. Weil die Computer halt noch so riesig waren, da konnten sich noch Käfer in die Computer. Ja, das waren ja riesen Räume. Ja. Und früher war das auch, also ich habe mal ein Interview mit dieser Frau gelesen oder gehört. Also okay. Ich habe neulich, vielleicht haben wir den gleichen, einen Deutschlandfunk-Beitrag gehört zu dieser Grace Hopper. Nee, habe ich ja gehört. Die hatte, glaube ich, irgendwie Geburtstag oder sie hatte. Ah, wahrscheinlich hast du einen Artikel oder so. Ja. Ja. Es war sehr interessant. Die haben früher, also das war so in Kriegszeiten, wurden ja die ersten Computer entwickelt und dann so in den Kalten Krieg. Und das war absolute Frauenarbeit, dieses Computing. Also Frauen haben Computer. Den Computer groß gemacht. Den Computer groß gemacht. Und da hieß es immer, wenn die keinen Bock hatten zu arbeiten, die Gang von Grace Hopper und Grace, haben sie gesagt, ja, wir müssen jetzt debuggen. Ah, und dann haben sie so getan, dass wir sind. Pentagon generell, da haben sie so, oh ja, oh, die Damen debuggen gerade. Und Debugging ist immer noch ein Riesending. Ja. Und etwas ganz Wichtiges. Ja, lustig. Ja. Finde ich. Komisch, dass es dann umgekippt ist und Computer dann so ein Männerding wurde irgendwann später. Ja, weil die Teile kleiner wurden, dann haben sie den Männern nicht mehr so viel Angst gemacht. Wahrscheinlich. Weil Männer sind ja Käfer, also weißt du, so, ein Käfer oder so, weißt du? Da war der feine Herr sich nämlich zu fein. Am liebsten verirrt sich ja höchstens so eine Ameise in deinen Tower-PC. Ja. Oder in dein Notebook. Hauptsächlich Staub. Ich habe nur währenddessen auch gedacht, eigentlich schade, dass nicht sich ein Kätzchen zum Beispiel, also dass man ein Kitty hätte. Das wäre cool. Der Programm hat noch 1000 Kitties. Oder also ein lustiges Tier einfach. Also Käfer ist halt so ein bisschen langweilig auch. Irgendwie Dinosaurier oder so. Ja, ich glaube, die waren auch damals schon ausgestorben. Dinosaurier. Man merkt, wenn wir Advent haben, wir sind richtig singerig drauf. Wir hatten schon die Weihnachtsmetzgerei. In der Weihnachtsmetzgerei gibt so manche Hackerei. Zwischen Blut und Gedärmen findet mancher Knilch einen Darm und steckt da dieses Gedärmszeug rein und nennt es Wurst und das ist eine absolute Spezialität und ein ganzes Land in Nordwesteuropa ist berühmt dafür. Das ist der Song. Ja. Guter Song. Gruß geht raus an alle in Thüringen und Sachsen, die nicht mit Fackeln durch die Gegend laufen. Das sind ja auch sehr viele Menschen. Das und die auch wurstmäßig sind die ja gut drauf in Thüringen. Ja, genau. Also ich schicke eben eine Thüringer, also eine symbolische Thüringer als Dank, die nicht mit Fackeln durch die Gegend rumfackeln. Oder eine Wiener. Eine Wiener, ja. Achtung, Verzeihung. Das muss sein bei Altherren Podcasts, muss so haben. Das ist, ich trinke hier Hart-Selzer. Ja, Hart-Selzer. Ich weiß nicht, ob ich da ganz austrinken möchte. Ich werde es ganz austrinken, weil es ist gut gegen Durst. Alcoholic Salsa. Das könnte so ein, weil die Dose auch so aussieht, das könnte so ein, also wenn ich mal Pegelsäufer werde, weißt du, so funktionaler Alkoholiker, dann trinke ich ja, glaube ich, immer im Büro. Da merkt Warte keiner, dass du Alkohol trinkst. Guck mal nicht auf die Dose, also darfst ruhig trinken, aber guck nicht drauf. Du musst jetzt raten, von welchem größeren Getränk, Erfrischungsgetränkekonzern dieses Getränk ist. Hm. Ja, richtig, Coca-Cola. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß, dass du es sagen wolltest. Deshalb. Und du musstest noch schlucken. Und ich meine, Coca-Cola hat ja auch so Apollinaris gekauft. Natürlich haben die auch Seltzer gekauft. Und Bitburger. Haben sie nicht gekauft. Ja, irgendein Coca-Cola-Mitarbeiter wird sich irgendwann mal einen Bitburger gekauft haben. Da weil er auch, mit seinem Kumpel einen Podcast macht. Coca-Cola hat auch gar keinen, da würde ich mich jetzt täuschen, aber ich glaube so in den Biermarkt sind die ganz so vertreten, ne? Ja, ich bin gerade selber überrascht, weil das ein alkoholisches Getränk ist und hier Coca-Cola draufsteht. Ja, Coca-Cola ist im Alkoholbusiness, glaube ich, auch nicht so gar nicht, groß, nee, man mischt viel mit Cola, zum Beispiel Havana Club. Kann halt vielleicht sein, dass ich die Dosen noch, also uns beschleicht ja schon länger das Gefühl, dass wir mal in einer anderen Dimension waren. Ja. Das wurde ja mal im Podcast thematisiert. Ja, ich erinnere mich. Kann halt vielleicht sein, dass ich die aus Versehen, dass ich da eine Pizza in der anderen Dimension bestellt habe und da Coca-Cola voll der Schnaps- und Alkohollieferant ist? Kann gut sein. Weil, wann hast du mal von Topo Chico Hard-Seltzer gehört? Ich habe da noch nirgendwo gesehen. Ich habe es noch nie. Nein, ich glaube, das. Er muss aus einer anderen Dimension sein. Ich denke auch, ja. Vielleicht, ja, verrückt. Ja, multidimensionaler Podcast. Ja. Und ich habe auch ein bisschen Sorge, weil letztes Mal, als wir in die andere Dimension gesaugt wurden, kam nämlich gerade die Delta-Variante auf. Jetzt steht Omikron vor der Tür. Ich hoffe mal nicht, dass wir wieder in eine andere Zeitlinie irgendwie gesprengt werden. Ja, sind wir schuld an dem ganzen Wahnsinn? Nee, ich glaube eher, wir leiden am meisten unter dem Wahnsinn, weil wir dann immer in andere Dimensionen, weil unser... Ach so, ja, oder wir machen das Tor zu dieser Omikron-Dimension auf und da kommt dann diese ganze Grütze durch, mit Aerosolen durch diese Portale. Sind wir gefährlicher, als wir eigentlich dachten? Ja. Sind wir der gefährlichste Podcast? Wahrscheinlich. Wir wollten doch einfach der nur... Der Universen. Boah, das ist total Rick and Morty Action geht gerade in meinem Kopf. Ja, und da gucke ich nochmals. Ja. In meinem Kopf geht das ohne Rick and Morty ab. Alter. Stell mal vor, ich würde diese Serie gucken. Oh, dann würdest du über nichts anderes mehr reden als... Oh, kennst du hier... Hey, Morty. Ja, vielleicht gucke ich mal irgendwann. Ja. Eines Tages. Steht auf meiner Liste ganz oben unter Star Wars. Habe ich ja auch noch nie gesehen. Ja, hast nichts verpasst. Jetzt so im Nachhinein. Ja, habe ich auch gehört. Ja, das wie Leute, die vom Glauben abfallen. Mir. Ich will jetzt gar nichts, ich will gar nichts mehr wissen von Star Wars. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Okay, okay. Das Wort Star Wars ist wie wenn jemand jetzt einem, wie nennt man das, ein abtrünniger religiöser Mensch, der dann auch nichts mehr von Jesus wissen. Apropos Glauben und Jesus und Gott. Ich war letztens spazieren und da kam mir ein Mensch entgegen mit einer Tasche voller Flyer, die er in scheinbar Briefkästen auch reingeschoben hat. Ah, hast du ihn mitgebracht? Nee, habe ich nicht mitgebracht, weil er wollte mir diesen Flyer geben und ich dachte schon so, ah, bestimmt irgend so ein komischer Scheiß, entweder so Corona-Leugner oder halt irgendeine komische Sekte. Wehrt euch! Wehrt euch! Aber dann habe ich schon dieses Bild gesehen, so, ne, es sah sehr sektenchristlich mäßig irgendwie aus, so. Und dann stand auch ganz groß vorne auf dem Flyer Gott und ich hatte halt Musik auf den Ohren, war so am Gehen und dachte halt so, ignoriere ich mal, aber dann hielt er mir den Flyer fast in den Weg. Woraufhin ich drauf schaute, ohne diesen Menschen anzuschauen, ganz groß, Gott wird euch. Woraufhin ich dann zu dem Mann gesagt habe, ohne die Kopfhörer rauszunehmen, oh Gott, kein Gott, danke. Also so, oh Gott, kein Gott, danke. Und dann bin ich weitergegangen und habe dann gedacht, Moment mal, ich habe jetzt gerade mit Gott begründet, dass ich nichts mit Gott haben will. Ja. Oh Gott, ihn erst angerufen, um dann zu sagen, kein Gott, danke. Also ich war sozusagen ein Widerspruch in mir selbst in der Ablehnung dieses Flyers. Ja, da siehst du mal, wie verankert. Aber immerhin habe ich mich bedankt. Da sieht man mal, wie verankert das in der Sprache ist. Ja. Dieses Oh Gott und Oh Gott. Oh Gott, kein Gott, danke. Wie oft ich Gott und Jesus und wie sie alle heißen in meinem Alltagssprachgebrauch benutze, ohne es zu merken, ist beeindruckend hoch dieser Wert. Ja. Aber man achtet nicht. Mir ist das mal aufgefallen, weil wenn man mal mit arabisch sprechenden Menschen zu tun hat, viel, da fällt sehr oft so Inshallah und also ganz viel solche. Und also auch eigentlich wahrscheinlich wie im Deutschen im christlichen Sprachen. Sagt man das? Gibt es christliche Sprachen? Sprachen aus dem christlichen Kulturraum? Aus dem christlich dominierten Kulturraum, könnte man sagen. Ja, genau. Boah, sind wir heute analytisch. Alter. Ja. Da wird sehr viel Gott benutzt und das fällt uns gar nicht auf. Ja, gerade in so einem katholischen Land wie Polen zum Beispiel, Kowa heißt ja zum Beispiel auch Jesus. Jesus Christus, ja. Ja. Und die sagen ja ständig Kowa. Die sagen Kowa Christus. Ja, genauso wie die Franzosen ja auch. Putain heißt Jesus. Ist der kleine Jesuskind. Ja. Le Putain. Le Putain. Put ist Jesus. Und Putain ist der kleine Jesus. Genau. Ja. Un heißt Chien. Ja, genau. Ja. Oder Lein. Genau. Jesus Lein. Ja. Haben wir das auch aufgeklärt. Hey. Ja. Wir haben alle Sprachen wieder zerpflückt nach Stark, Habibi. Religiöser Herkunft. Römisch-katholisch, evangelisch, bundesverianisch. Ja. Und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für eine kleine Pause. Ja, sollen wir. Ach ja, ich hab ja Günther Oettinger getroffen, den habe ich noch interviewt. Oh ja, erzähl mal eine Pause. Erzähl mal. Nee, mach mal. Hab ich dabei für die Pause. Okay, gut. Können die HörerInnen einfach in der Pause anhören. Das heißt, wir machen Pause und. Und ihr hört dieses Interview. Ich habe Günther Oettinger. In Dannstadt Ost, also der Rastplatz, am Sanifair-Pissoir getroffen und da interviewt. Mit meinem Smartphone. Genau. War ja auch mal Kanzler. Oder fast. Fast Kanzler. Gefühlt war der mal Kanzler. In Baden-Württemberg. Baden-Württemberg-Kanzler sozusagen. Ja. Also auch Heimatkanzler. Kanzlerle. Kanzler of the Land. The Land. Kanzler of the Land. See you in the Ratskeller. Bis dann. Mr. Oettinger, you had a meeting with Schaumbart. How was the atmosphere? 3 hours of constructive questions and in a good atmosphere. Do you think they are competent and well prepared? and you will have a good chance of a partnership. Very competent, good prepared, and I'm sure there is a chance of a good partnership next years. Oh, okay, it's next years. That's impressive. So you think this will be a partnership? Do you? With me, my new function for a big issue, for the issue to bring energy in a full sense to a European level. Okay, you bring energy in a full sense. Thank you, Mr. Oettinger. Jo, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Peter, ich hoffe, das war okay, dass ich Günther Oettinger als dritten Mann in unserem Podcast. Hey, klar, kein Problem, Mann. Ich, ja. Ich mag das sogar. Ja. Ich finde es besser sogar. Wir hatten ja auch ein Gespräch, darauf nehmen wir ja im Interview Bezug, dass wir jetzt, also, und da wir international mittlerweile erfolgreich sind, habe ich dieses Gespräch natürlich, dieses Interview auf Englisch geführt. Dann ist mir aufgefallen, aber unser Podcast ist ja auf Deutsch. Hätte ich auch auf Deutsch machen können. Yes, at this moment we will switch into the English language. Because now we are not only in Europe, we are Europe and beyond. With and beyond, I mean the world. To world. To world. See. Ja. See. Das glaube ich kein Englisch. See. See heißt sehen. Ah ja, I see. Ja, die sagen das so. Auf Deutsch sagt man es ja gar nicht, mir rutscht das immer raus, weil ich so international bin, sage ich, sehe ich. Das sehe ich. Habe ich auch gesehen, habe ich in deinen Augen gesehen. Ja, nee, sonst, ich meine, die Übersetzungsprogramme werden ja immer besser. Jagen wir das Ding einfach durch ein Übersetzungsprogramm. Ich glaube, da kommt schon klar mit meinem leicht komischen Dialekt und mit deiner hervorragend schönen, guten Aussprache. Mit meiner perfekten Aussprache. Ja, wunderbar. Danke. Ein gerolltes R ist, glaube ich, kein Standard. Nein, das war kein gerolltes, das war ein Hals-R. Das war Sprache und nicht Sprache. Das ist ein Unterschied. Ja, stimmt. Egal. Willkommen zurück. Danke, dass ihr noch da seid. Wir machen jetzt weiter mit besinnlichen Weihnachtsthemen und Hitler und Sex und Kanzler. Ich finde, man muss sich nicht dafür bedanken, dass die Leute noch da sind, sondern bitte, dass wir noch da sind für euch. Stimmt, ja. Das hier ist eine Serviceleistung, die wir erbringen für die gelangweilten Leute, die jetzt wahrscheinlich wieder ein Kind gebären, hauptsächlich. Ja, aber fairerweise, die bezahlen ja auch gut. Deshalb müssen wir uns bedanken. Ja, Spotify bezahlen gut und nicht uns. Die bezahlen Spotify und Spotify uns. Dich. Ehrenamtlich. Ja, stimmt. Wir werden dafür ja nicht bezahlt. Ja. Du, ich musste letztens an dich denken, weil mir ist weil ähnlich Peinliches passiert wie dir, nur noch peinlicher. Hm? Du hattest doch deinen Mitsing-Moment bei Danger Dance Song Nationalsozialist. Genau, wo du laut im Flur gesungen hast, Nationalsozialist. Da kann man dich ja schon creepy halten. Mhm. Ich habe letzt beim Gang durch die Stadt, wo sehr viele Leute da waren, lief die großen fünf in dem Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und da lief die Kategorie, die sie von uns geklaut haben. Aber ich habe tatsächlich laut mitgesprochen und Schulz. Und habe da wirklich laut mitgesprochen, weil ich da auch immer so schlecht dämlich finde, so, dass Olli Schulz so durch die Backen reden kann. Aber habe wirklich laut am Hölderlinplatz hier in Stuttgart ziemlich belebt, ist ein Typ vorbeigegangen, relativ schnell gehend in Sportklamotten, der dann einfach relativ laut gesagt hat, Unschuld! Und mir haben tatsächlich drei Leute hinterher geschaut. Und hinterher gerufen, dass du bitte mal deine Ich bin ganz, Fresse ich halt. Bin ganz schnell weitergegangen. Ja, hast lauter gemacht. Und aber ich hatte wirklich, ich kann jetzt spüren, was du damals gespürt hast. Und ich fand unschuldig noch unangenehmer. Ja. Meine Reaktion ist immer, wenn mir sowas passiert, das passiert mir nicht, ist mir nicht nur dieses eine Mal passiert, auch mit anderen Wörtern passiert mir das manchmal. Ich hatte neulich einen Ohrwurm von einem Namen von einem Kollegen. Okay. Den musste ich immer laut vor mich hin sagen. Der ist Pat. Geht aber auch gut. Genau. Und ich musste das immer laut vor mich hin sagen. Und und auch so in öffentlichen Plätzen rutscht es dann einfach raus aus einem. So, Pat. Ja. Ist schlimm, wenn man mit Namen manchmal irgendwelche Sachen im Kopf hat und die auch nicht rausbekommt. Ich hatte tatsächlich auch beruflich mit einer Carina zu tun und hab immer den Namen wie Dieter Bohlen halt, seine Ex-Lebensgefährtin oder jetzige. Auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo Bohlen immer sagt, Carina! Carina! Oh, ja, ja, ja, ja. Und immer, wenn ich von ihr eine Mail gelesen habe, war in meinem Kopf, Carina! Carina! Und dann ist es ganz schwer, wenn die Person auch vollkommen normal und nett ist, das wieder abzuschalten. Ja, das ist wie Robert. Ja. Das war doch auch mal so ein Ding. Schlimm. Oder was auch ein Wort-Ohrwurm ist. Dinosaurier. Was da interessant ist an dem Wort, ich habe auch eine Arbeitskollegin damit infiziert. Mit die auch Dinosaurier heißt, mit Vornamen. Deine Kollegin heißt, Dinosaurier. Die heißt Dinosaurier mit Vornamen. Das ist ein Zufall, aber. Ja. Nee, mit diesem Ohrwurm, Dinosaurier. Ja. Und eigentlich auch andere Kolleginnen und Kollegen habe ich damit infiziert. Und alle laufen rum und singen Dinosaurier vor sich hin. Es ist aber auch schön. Es ist wunderschön. Und vor allem, es gibt kaum Wörter mit dieser Silbenanzahl, die nicht künstlich zusammengesetzt sind. Also Schuhkarton. Nee, es sind nur drei, und fünf werden, Silben. Ja. Dinosaurier. Fünf Silben. Such mal ein Wort mit fünf Silben, das aber nicht künstlich zusammengesetzt ist, wie also so ein Wort wie Schuhkarton, das sind ja zwei Wörter, also Schuh und Karton, oder Bilderrahmen, Fassung, alles. Das sind so deutsche Kombi-Wörter. So. Ja, genau. Dinosaurier ist das einzige Wort, das funktioniert. Und auch ein schön klingendes, weil es so viele Vokale hat. Bühnenanweisung. Geht aber auch. Ja, aber es ist Bühnen und Anweisung. Ja. Und dann hast du noch so Präfixe wie an, das ist ja eigentlich eine Weisung. Und dann ung ist ein Postfix, wie nennt man das? Postfix, also großer Konkurrent. Eigentlich ist es nur... Großer Konkurrent von DHL, Postfix. Postfix. Ja, die sind ein bisschen schneller. Ja. Apropos Post, wie viele Weihnachtskarten hast du schon gekriegt? Und nächste Frage, wie viele hast du schon entsorgt? Ich glaube, gar keine. Ich habe eine gekriegt und heute, kurz bevor du gekommen bist, immer wenn du kommst, räume ich hier auf. Hast du dich geschämt, dass hier im Studio Weihnachtskarten? Nee, ich habe halt aufgeräumt, was so rumliegt, schmeiße ich dann weg. Ja. Und dann habe ich sie in den Müll geschmissen. Ich glaube, du bist eh ein guter Wegwerfer, wenn man sich hier unser Studio anschaut. Ja, ich liebe Wegwerfen. Ich hatte ja Angst erst, dass du in unserem Studio lebst. Also als wir das angemietet haben, das große Studio, dass du gesagt hast, auch da lebe ich dann auch da. Hatte ich so ein bisschen Angst, dass er vermüllt und so eine Boy-Cave wird, weißt du? So mit schmutzigen Klamotten, Müll. Aber bei dir, also in unserem Studio ist einfach nichts. Das ist einfach wie wenn man in einen Reinraum geht. Ein Reinraum? Ein Reinraum. Ist das ein Wort? Reinraum. Reinraum gibt es wirklich. Nee. Da werden so Computerships zusammengelötet und so. Ein Reinraum. Das heißt Reinraum? Reinraum, ja. Also so ganz sterile. So sterile Räume heißen Reinraum. Reinraum, habe ich nie gehört. Schönes Wort eigentlich. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Raum rein. Nee, Reinraum heißen die. Reinraum. Wirklich. Reinraum. Habe ich nie gehört. Weißt du, wo du so durch so eine Schleuse gehst, dann so ein. Rein mit AI dann aber, oder? Nee, wie also rein. Wie sauber, reinlich, Reinraum. Okay, also nicht von diesem deutschen Vornamen, diesem komischen. Reinhold. Reinhold, genau. Genau, Reinhold Bettmann. Den schreibt man mit EI. Ah, okay. Es gibt einen deutschen Vornamen, den man mit AI. Reinhard. Hart. Genau, ja. Der hat aber nicht den Reinraum erfunden. Okay. Also schreibt man mit EI. Okay, das wollte ich nur kurz geklärt wissen. Ich weiß aber wir nicht, können uns alle wieder beruhigen. Ich weiß aber nicht, ob man den Reinraum so nennt, weil man da reingeht oder weil der so rein ist. Da haben wir wieder ein Problem. Da ist ja ein Wort mit zwei Bedeutungen belegt. Naja, wenn man da Computerchips löten muss, muss ja irgendjemand reingehen. Wahrscheinlich, die löten sich ja nicht von selbst. Ja, wahrscheinlich kommt es dann vom Reingehen. Ja, ich denke auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Reinraum. Weil ob da jetzt geputzt ist oder nicht, ist ja den Computerchip scheißegal. Wollen wir nachträglich, haben wir noch nie vergeben, aber wir haben noch nicht die Jahresabschlussfolge, oder? Wir machen... Zumindest eine Katzenwäsche oder so zwischen den Jahren. Oder? Stimmt, wir haben ja immer die zwischen den Jahren Folge. Ja. Ja, da kommt auf jeden Fall noch genau, was. Weil, falls ihr jetzt irgendwas erwartet. Aber ich würde dann schon mal vorschlagen, dass unser Wort des Jahres 2021 weg von Corona einfach Reinraum ist. Weil ein schönes Wort ist. Ja, Reinraum. Reinraum. EI. Mit EI. Mit EI. Aber vielleicht. Sonst wäre ja der Rain Room. Aber ich denke jetzt auch. Das ist ähnlich. Das ist ein Regenraum. Gibt es ja auch. Nee, das gibt es nicht. Regenräume gibt es natürlich. Wenn du so tropische Pflanzen halten willst oder so. Das heißt aber nicht Regenraum, das heißt tropischer Raum. Rain Room heißt das aber im Englischen. Ja? Ja, Rain Room. Okay. Ja. Da züchten Leute ihre fleischfressenden Marihuana-Pflanzen. Ach, die. Fleischfressende Marihuana-Pflanzen. Aber was dafür sprechen würde, dass es rein, also im Sinne von reinlich, sauber ist, wenn es rein ist in einem Computerchip-Raum, ja, werden da keine, also es ist ja wichtig, dass was sauber ist wegen Insekten. Ja, wir sonst ja hast du so einen Bug. Wir wollen ja keine Bugs. Bugs. Im Reinraum. Im Reinraum. Ja, wahrscheinlich ist es. Aber die Starship Troopers würden einfach eine Atomgranate reinwerfen. Und dann wäre auch alles rein. Genau. Desinfiziert sogar. Wir brauchen Starship Troopers. Wir brauchen. Zum Debuggen. Ich bin dabei. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ja, Letztes Mal habe ich den mit dir zusammen gesehen. Ja, ich habe ihn auch mit dir zusammen gesehen. Ich bin eine Viertelstunde vor Schluss eingeschlafen, auf deinem Schoß. Ich glaube, ich war da schon am Schlafen, weil wir haben ja Referate halten müssen, weil ein Freund von uns... Ist ein gutes Konzept, können wir eigentlich hier mal erzählen, oder? Ja, könnt ihr auch richtig Spaß haben. Ich musste da schon zweimal durch, Peter einmal. Und zwar muss man, beim ersten Mal ging es um den Film Waterworld und ich musste ein Referat über Kevin Costner halten. Beim zweiten Mal mussten wir auch Referate über Starship Troopers halten. Die wurden während des Films dann immer gehalten und davor. Nee, davor. Davor. Also, als ich dabei war, davor hat jeder sein Referat gehalten. Genau, ach ja, beim ersten Mal ist es nämlich ein bisschen in die Hose gegangen. Da haben wir während Wörterwörter noch und am Ende war der letzte Vortragende so betrunken, dass er eigentlich uns die ganze Zeit immer nur noch Motherfuckers genannt hat. Und auch so ausgesprochen, weil er sehr betrunken war. War dieser Vortragende schon mal Gast hier im Podcast? Nee. Ah, okay. Nee. Schade. Also es war nicht Magic Martin. Es war nicht Magic Martin, okay. Aber der war auch zugegen. Okay. Ja. Oh, das muss ich gleich noch erzählen. Ich, wegen Magic Martin, erinnere mich gleich nochmal dran. Du meinst Martin Drackenstein, so heißt er jetzt offiziell. Wir haben ihn ja umgenannt. Heißt er jetzt so offiziell? Ja, ja, ich glaube schon. Nicht Weber. Weber. Weber. Martin Weber. Nee, aber nee, ganz kurz, dieses Prinzip, man trifft sich zu einem Filmabend mit seinen Freunden und Freundinnen und macht dann ein Referat vorher. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja. Was da raus... Also gut, das Problem bei mir war, ich habe mit irgendwie 6 promovierten Soziologen und mit dir, ja, einem Streetworker und... Und Rapper. Und Rapper. Ja. Und Breakdancer. Dieses Ding mir angeschaut, die wochenlang Zeit hatten, ihre perfekten Vorträge... Ja. Vorzubereiten. Ich habe irgendwie an dem Mittag völlig verkadert, habe ich mir irgendwas im Internet zusammengeklaut. Ja, ich meine, einen Vortrag gehört zu haben, warum Militarismus uns doch alle retten wird. War der von mir? Nee, der war nicht von dir, der war von so einem komischen promovierten Soziologen. Ah, okay, ja. Alle bescheuert. Ich habe ja nur darüber referiert, warum in Starship Troopers zu wenig Breakdance passiert. Nämlich null. Stimmt, gar null. Null. Ich habe nur, man sieht die Titten von der einen und ich fand's, yeah, geil. Hab dann High Fives von meinen Bros gekriegt und dann haben wir den Film angeschaut. Dann sind deine Bros alle wieder heimgegangen, weil keiner von diesen promovierten Soziologen dich für deinen Sexismus loben wollte. Genau, meine Bros wurden sofort wieder rausgeschmissen, wegen den High Fives. Die Peep Bros, wie sie auch, kleine Gang auch heißt. Ja. PT and the Peep Bros, oder? Aber was auch ein interessantes System war, was wir genutzt haben, um das ein bisschen aufzupeppen. Vor seinem Vortrag musste jeder ein Bier exen. Stimmt, ja. Also eigentlich ein super Tipp für jetzt gerade zwischen den Jahren, wenn ihr nichts zu tun habt, das ist sehr Corona-konform. Ihr trefft euch mit euren Booster Brothers and Sisters und macht einfach einen Filmabend mit vorherigem Referat und man muss ein Bier vor seinem Referat exen. Ich würde vorschlagen, da Weihnachten, meine Top 3 Weihnachtsfilme, Kevin allein zu Hause. Stirb langsam 1 und auf Platz 1 eine schöne Bescherung bzw. Christmas Vacation. Genau, könnt ihr in der Folge 700 im Jahr 2019 oder so nachhören. Da ja, und 2018 habe ich glaube ich auch drüber geschwätzt und 2017 habe ich auch drüber geredet. Ja. Nee, wir haben, an meine kann ich mich nicht erinnern. Was war meine nochmal? Sissy, glaube ich. Sissy, drei Nüsse für... Haschenbrödel und... Nee, den nicht, auf gar keinen Fall. Der kleine Schmock. Nein, diesen 3 Haselnüsse für Aschenbrödel ist mein Feind. Der kleine Schmock hast du noch, glaube ich. Den kenne ich nicht mal. Okay. Also 3 Haselnüsse für diese Aschenbrödelfrau. Ja. Den mag ich nicht, den Film. Okay. Nee, ich glaube, du hattest auch nur aus wirklich eine komische Mischung. Hm, ich weiß noch, Die Glücksritter. Die Glücksritter mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Ja. Dann hattest du noch großartige Film. Fluch der Karibik und Schindlers Liste. Flucht der Karibik. Und Schindlers Liste. Schindlers Liste habe ich noch nie gesehen. Ist aber kein, also genau. Kids, falls ihr euch mit der deutschen Historie auseinandergesetzt habt, Schindlers Liste ist kein Weihnachtsfilm. Schaut ihn nicht zu Weihnachten. Nee. Ja, schaut ihn. Ich habe mich noch nicht durchringen können. Man blättert immer so drüber und denkt, Es ist nicht. Kein leichtes Thema. Ja. Deswegen nicht zu Weihnachten. Geht in Nakatomi Plaza und seht Hans Gruber, den alten Nazi vom Turm stürzen. Das ist ein Film mit Message. Nee, Hans Gruber ist kein Nazi. Nee, das ist einfach nur Verbrecher. Verbrecher. Ja. Der hätte nichts im Rheinraum zu suchen. Nee. Obwohl, Rheinraum hat auch was Nazimäßiges. Ein Rheinraum. Ja, wenn man zu viel drüber nachdenkt, kann man alles irgendwie in der deutschen Sprache unangenehm machen. Ja. Bettwäsche. Bettwäsche. Such bitte einen Nazi-Link zwischen Bettwäsche und, also einen Link zwischen Nazis und Bettwäsche. Hausaufgabe, schreibt uns eure liebsten Nazi-Links zwischen Bettwäsche und, ich hätte sogar schon einen, aber dieses Studio-Bett hier, diese Bettwäsche hat ein bisschen was von der KZ. Genau den Gedanken hatte ich und den wollte ich nicht aussprechen. Das ist gut, dass du dieses blau-weiß gestreifte ist problematisch, ja. Ja, so blau-grau, oder? Ja, so, aber gestreift. Ich werde nie wieder in diesem Bett schlafen. Ja, oder neue Bettwäsche wäre auch eine Möglichkeit. Nee, die Blumen. Die habe ich vorletztes Jahr erst frisch bezogen. Blumen sind relativ unbelastet. Blumen? Ja. Aber Blumen. Ich habe gehört, Hitler hatte einen riesen Hass auf Orchideen. Also wenn du Orchideen als Bettwäsche hast, hast du antifaschistische Bettwäsche. Ist das so? Das ist auf jeden Fall so, ja. Was hatte Hitler denn gegen Orchideen? Er war doch so ein Naturtyp, ja. Aber Naturtyp Orchideen sind ja japanisch? Luftwurzelpflanzen. Und da kam Hitler nicht drauf klar. Für mich sind Orchideen überhaupt japanisch? Das weiß ich nicht. Bonsai ist japanisch. Auf jeden Fall kommen sie, glaube ich, nicht ursprünglich aus dem europäischen Raum. Ist aber auch im Prinzip egal. Weil Hitler haben die Pflanzen Angst gemacht und damit, wenn man eine Orchidee auf der Fensterbank hat, verscheucht das Nazis, weil die kommen immer noch nicht damit klar, eigentlich schwebt die Pflanze ja. Ja. Die ist ja nicht so richtig in der Erde, die schwebt ja. Ja. Und das macht Nazis Angst. Schwebende Pflanzen. Schwebende Pflanzen machen Nazis Angst. Okay. Ja. Das wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich. Also das ist eigentlich, wenn du Vampire abhalten willst, Knoblauch an Fenster hängen, Nazis abhalten, eine Orchidee an Fenster stellen. Ah, okay. Ja. Oder hast du jemals einen sächsischen Skinhead mit einer Orchidee unterm Arm gesehen? Oh, ich kenne viele Nationalsozialisten, die Pflanzenfans sind. Ja, aber keine Orchideen. Muss man drauf achten. Ah, okay. Ich kann Pflanzen nicht auseinanderhalten. Für mich sind Pflanzen einfach Pflanzen. Ein Kaktus, eine Blume, eine Palme und eine Orchidee. Ich sehe da keinen Unterschied. Das beweist aber, dass du kein Nationalsozialist bist. Weil die sehen den Unterschied. Die sehen den Unterschied. Ja, die erkennen Orchidee. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern, dass du mal den hervorragenden aus deiner Zockerei Serientitel hattest, Der Garagenmann und sein Freund? Ja. Ja. Da musste ich letztes Mal dran denken, weil mir ist im echten Leben ein Serientitel begegnet und ich wollte ihn mal bei dir pitchen. Okay. Der Schreier im Kreerwald. Der Schreier im Kreerwald. Könnte doch so ein ZDF. Ja, ein Krimi. Krimi sein, ne? Ja, so ein Krimi. Ja. Der Schreier im Kreerwald. Ein Schwabenkrimi. Ich sehe da eher so ein Buch an einem Bahnhofsbuchladen. Der Schreier im Kreerwald. Der Schreier im Kreerwald von irgendeinem Häberle oder so. Ja. Christopher Martin Häberle. Christopher M. Häberle. Der Schreier im Kreerwald. Ein Stuttgart-Krimi. Ein Stuttgart-Krimi. Für Ihre Zugfahrt, was ganz toll ist. Ja. Regional. Nehmen Sie Ihr Zuhause mit nach Hamburg. So nach dem Motto. Ja, genau. Weißt du, wie ich drauf kam? Nee. Es gibt tatsächlich einen Schreier im Kreerwald. Ich gehe da ja häufig flanieren. Aha. Und da scheint, und das ist jetzt der Traurige an der Geschichte, da scheint jemand mit Tourette-Syndrom zu sein. Ah, aber nicht dieser Waldmann, der da lebt. Den kennst du auch, oder? Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, über den Waldmann haben wir schon mal gesprochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er der gleiche ist. Er sitzt nämlich immer um die gleiche Uhrzeit auf der gleichen Bank. Ich sag jetzt nicht wo im Kreerwald, weil nachher gehen zu viele Leute, wir haben eine große Reichweite, den Schrei am Kreerwald immer gucken. Aber der sitzt immer auf der gleichen Bank und er schreit wirklich wahnsinnig laut. Also das ist wirklich aus vollem Herzen, wie wenn jemand abgestochen wird. Und ich bin beim ersten Mal, als er, also seine Schreie mir begegnet sind, bin ich gerade in seine Richtung über so einen kleinen Trampelpfad hochgegangen. Oh, gruselig. Und dachte, war es schon dunkel oder noch? Nee, war hell. Oh, war im Sommer. Aber ich hatte einen Podcast auf den Ohren und habe dann immer wieder Schreie gehört. Und habe dann irgendwann den Podcast ausgemacht und die Schreie haben nicht aufgehört. Woraufhin ich dann tatsächlich dachte, oh, was erwartet mich jetzt, wenn ich hinter diese Kuppe komme? Also ich bin auf so eine Kuppe zugegangen. Oh, ja, ja. Was erwartet mich da? Wird da gerade jemand abgestochen oder so? Und habe mich dann wirklich wie in einem schlechten Krimi auch so ein bisschen angeschlichen über die Kuppe. Weißt du, so erstmal so gespäht. Wie in diesem Film, Buch von Christoph Häberle. Genau. Wie in dem Buch. Wie hieß es nochmal? Der Schrei am Kreerwald. Der Schrei am Kreerwald. Genau, ein Regionalkrimi. Jedenfalls mich dann über die... jedenfalls mich angeschlichen. Und dann habe ich aber gesehen, der sitzt einfach nur schreiend auf der Bank. Woraufhin andere Leute auch so einfach dann angelatscht kamen, die wahrscheinlich schon den Schreier besser kannten oder der denen schon mal begegnet ist. Und dann hat er aber, als er die anderen Leute gesehen hat, aufgehört zu schreien. Also soweit kann er kontrollieren. Ah, okay. Und ich bin dann von hinten dann auch und war ganz froh, dass ich mich nicht von hinten an den Schreier anschleichen muss, weil er gerade nicht mehr am Schreien war. Bin dann auch einfach vorbeigegangen. Du hättest schreien vorbeigehen können. Ich hätte schreien vorbeigehen, aber ich dachte, also wer sitzt auf einer Bank? Ich vermute grüß entweder... Gott! Irgendwie sowas. Ja, grüß Gott wäre auch wieder schön gewesen. Ja. Oh Gott, kein Gott, danke. Gott. Hätte ich auch sagen können. Aber das Schöne ist, wie schnell man sich dran gewöhnt. Mittlerweile ist der Schreier bei mir ganz normal auf den Ohren, wenn ich Podcast hören durch den Kreerwald gehe. Und wieder Geschrei höre, genau. Denke ich mir, und deswegen komme ich auf diesen Titel, immer in meinem Kopf wieder so, ach, das ist der Schreier am Kreerwald. Weil der Schreier am Kreerwald. Ja, und deswegen auch alle anderen Leute reagieren natürlich auch. Man hat ja Stammpublikum in so einem Wald, das spazieren geht. Ja. Man kennt sich. Die Viertel haben, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, so Stadtviertel oder Wälder oder wie auch immer, haben ihre Originale, ja, ihre Typen. Wobei mich so wirklich interessiert, warum schreit er? Also ich habe aber nie den Mut, ihn darauf anzusprechen. Ich würde vermuten, dass es eine psychische Krankheit ist. Vermute ich auch. Ich würde ihn trotzdem mal gerne fragen, ob er extra da hingeht. Ist das seine Schrei? Der ist nämlich immer nur zwischen 15 und 16 Uhr da. Ach so, okay. Und also er hat eine Schreistunde sozusagen. So von jetzt ganz oberflächlich, wie wirkt er so? Wie ein Obdachloser oder wie ein Finanzminister? Weder noch. Er wirkt dazwischen. Ein FDP-Wähler. Welche Partei würdest du... Sagen wir, dieser Typ, du rein optisch, er kriegt ein Bundesministerium. Welches kriegt er? Okay, ich muss keine Partei zu... Nee, er kriegt einfach ein Bundesministerium. Ja gut, da er scheinbar aus Stuttgart kommt, würde ich ihm das Landwirtschaftsministerium und Verbraucherministerium geben. Sehr gut. Wegen Regionalität. Ja. Also, weil unser Cem hat ja jetzt auch... Cem. Özdemir. Cem Özdemir. Es ist ein... Also das erste ja. C ist ein J, ja. Und das Z im Nachnamen ist ein Z. Ja, Özdemir. So viel Zeit muss sein. Ja. Ich habe den mal getroffen. Da habe ich ihn nochmal Cam genannt. Fand ich cool. Und er? Danke. Nee, eine Freundin hat tatsächlich zu ihm gesagt, war offensichtlich, dass er für den Bundestagswahlkampf unterwegs war. Sie ist leicht angeheitert hingegangen und hat gemeint, ey, du siehst voll aus wie Cem Özdemir. Woraufhin er gesagt hat, das höre ich öfter. Waren jetzt super smart gekontert, aber er hat es mit Humor genommen. Ich glaube, das machen Prominente sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Ist der Standard. Aber hat deine Freundin erkannt, dass es tatsächlich Jim war? Ja. Also sie fand das lustig, so zu tun. Also zum echten... Oder es war wirklich einfach nur jemand, der eben sehr ähnlich ist. Nee, der also war Bundestagswahlkampf und er hatte ein paar Grüne um sich rum auch, die noch geflyert haben wie besonders. Also entweder ist ein Double von ihm mit vielen Junggrünen durch die Stadt gezogen oder aber er hat ein Double, er ist Michael Jackson der baden-württembergischen Politik und hat auch 1000 Doubles. Ja, oder der Saddam Hussein, genau. Der... Oder Elvis Presley. Oder noch andere Leute, die Doubles haben. Boah, mir fällt gerade eine Geschichte ein, wie mal irgendwie ein ehemaliger Mitschüler von mir, ich war in irgendeiner Heidenheimer Kneipe und dann kam ein ehemaliger Mitschüler von mir rein und hat FDP-Wahlkampf gemacht und mir ein FDP-Kondom in die Hand gedrückt. Fällt mir gerade nur ein, war eine komische Situation. Habe ich direkt verwendet in dieser Nacht. Wir haben gerade ich hatte Sex 1994, High Five. Ja. Ja. In Wirklichkeit hat er eine Wasserbombe gebastelt oder so. Ja. Als hätte ich 1994 jemals Sex gehabt. Jedenfalls. Ich will noch. Eine Sache noch. Ja, eine Sache noch. Ich will dann auch noch einen kleinen Buchtipp geben. Nach dieser Begegnung mit dem alten Schulfreund, warst du da auch mal eine Stunde in Kreerwald schreien? Weißt du, um rauszulassen? Oh Gott, der macht FDP-Wahlkampf. Nee, ich dachte. Es ist meine Schuld auch mit. Ja. Es war jetzt nicht so der beliebteste Mitschüler. Okay. Ah, okay. Ja, es war so ein Rudi. Dutschke. Vorname, den habe ich gerade verändert, aber er hieß wirklich Rudi. Ja. Und hat es wahrscheinlich nicht leicht und bei diesen schwäbischen Bauernwichsern, wie ich auch einer war. Ja. Der hat es nicht leicht. Ostalb. Er war eher nicht so der beliebteste Mitschüler. Ja, aber nicht, weil er blöd war oder so, sondern einfach, wie 14-Jährige so funktionieren. Ja. Der ist ein bisschen anders als wir und deshalb machen wir diesen Wichser alle den ganzen beschissenen Tag. Jugend ist eine Mobbing richtig nennt schöne man das, Zeit. Ja. Heute nennt man das Mobbing, ja. Früher also, nennt man das auf dem Land aufwachsen. Dieser Rudi wurde eher gemobbt. Und 10 Jahre später sitze ich in irgendeiner Kneipe und kriege FDP-Kondome von ihm in die Hand gedrückt. Habe ich mir verdient, glaube ich. Ja, ja, da kein Recht zu schreien im Endeffekt. Ja, genau. Also, nee, ich habe einfach so, ja. Aber auch, ich habe die Geschichte auch erzählt, ich habe dann nochmal reflektiert, aber eigentlich ist es ja auch schön, dass wir noch diese Kontexte haben, dass jemand einfach mal in den Wald schreien gehen kann, auch in der Großstadt. Absolut. Und nicht ständig die Polizei, sogar in Stuttgart nicht ständig die Polizei. Also ich habe dann gedacht, gut, er schreit nicht mitten in der Stadt rum, er geht extra in den Wald zum Schreien, er scheint dazu brauchen, gut, dass er toleriert wird. Aber wie sicher ist es? Wie ist deine Datenlage? Der geht wirklich jeden Tag nur von 15 bis 16 Uhr dahin? Also ich kenne die Ecke, wo er schreit. Mhm. Und ich bin in der Ecke zu verschiedenen Tageszeiten unterwegs und ist immer nur zwischen 3 und 4, 4:30 so. Ah, okay. Wenn man ihn hört, ja. Wahrscheinlich der hat wahrscheinlich Tagesroutinen und zwischen... Das ist seine Schreizeit wahrscheinlich, ja. Okay. Aber das ist wirklich ein sehr verzweifeltes, sehr schlimmes Schreien. Also wenn du das erste Mal hörst, hast du den Reflex, fuck, da wird jemand abgestochen. Das macht ja noch nicht so lang, oder? Weil ich hatte auch mal eine Kreerwaldphase. Ja, ich glaube aber in dieser Ecke bist du weniger gejoggt, weil das ist die Ecke... Gejoggt, sagt er, joggen. Joggen ist was für Hausfrauen und Hausmänner. Gelaufen bin ich. In der Ecke bist du definitiv nicht gelaufen. Das würde mit deinem Wohnort von damals und deiner Laufstrecke übereinstimmen. Ich will das nachher mal triangulieren. Genau. Was auch immer das bedeutet. Das machen wir einfach. Genau. Aber weil du, der Schreier im Kreerwald, ein Schwaben-Krimi, Stuttgart-Krimi von Christian W. Heberle. Genau. Für die Zugfahrt nach Hamburg. Weil ich will auch ein Buch empfehlen. Das ist nämlich, dieses Buch heißt Absturz in Stuttgart. Oh. Von, jetzt pass auf, Rainer Strunk. Oh. Von Rainer Strunk. Und drunter steht nicht ein Schwabenkrimi, ein Stuttgart-Krimi, sondern ein Kirchenkrimi. Oh. Und auf dem Cover, also alles ist geil. Ist der Fernsehturm wahrscheinlich. Nee, besser. Dieser Turm vom Stuttgarter Hauptbahnhof mit diesem Mercedes-Stern. Oh ja. Und eine, so eine gelbe U-Bahn. Oh, schön, ja. Toll. Es ist wirklich... Ich glaube, das ist auch der Bruder von Heinz Strunk, der irgendwann nach Stuttgart gezogen ist. Und abgestürzt ist. Und abgestürzt ist. Ein Kirchenkrimi. Ein Kirchenkrimi. Es ist absolut... Also ich fand, es sind halt auch einige Insider drin verpackt. Hast du auch wirklich gelesen? Nein. Also, ich habe das nur... Ich war bei unserer Therapeutin war ich. Ah ja. Ich mache manchmal privat was mit ihr. Also, wir tanzen viel. Wir gehen oft tanzen. Julie Boston. Ja. Und, wie heißt sie? Weiß ich nicht, ob ich ja gut finde. Also, ich freue mich, dass du endlich mal Freunde hast, auch privat. Aber, das ist ja schon, wir wollen sie ja nochmal buchen. Da ist jetzt schon so eine Schräglage, ne? Ja, ich weiß. Aber ich meine, ich hänge eher mit der Stripperin ab. Erstmal, wie du auf der. Ich hänge eher mit der Stripperin ab als mit mit der Therapeutin. Ja. Die hat ja wirklich, die ist komplett wahnsinnig. Die hat zwei Persönlichkeiten. Ich weiß, sobald die Glitter-Make-up drauf hat, ist eine ganz andere Person. Diese Trotteln auf diese. Ja, Trottel. Heißt das Trottel? Über den Klamotten, ja. Über die Klamotten. Immer. Trotteln finde ich eigentlich ein schönes Wort. Nee, und ich war bei ihr zu Besuch und dann liegt dieses Buch rum. Rainer Strunk, Absturz in Stuttgart, ein Kirchenkrimi. Also ich würde mir morgen besorgen, einfach nur, damit ich lesen kann. Ja, ich glaube, dir würde es gefallen auf jeden Fall. Weil alles passt daran. So schön. Du, sollen wir zum Abschluss noch ein kleines Quiz machen? Wir singen die chinesische Nationalhymne auf Schwäbisch. Auf Schwäbisch, ja, nee. Nee, wir machen dein Quiz. Okay. Oder hast du noch was? Nein, ich habe nämlich noch, da bin ich drüber gestolpert, hier über dieses Katapult-Magazin, die immer so schöne grafische Aufarbeitungen haben. Katapult-Magazin, grafisch. Egal, ich wollte nur, weil ich geklaut habe, auch erwähnt haben. Aber es ist so, die ganz Quelle, gut. Ja. Genau. Quelle muss man nennen. Und fand es aber tatsächlich ganz interessant, weil ich die Frage sehr schön finde. Und mal wirklich schwer drauf kommt. Oh, eine Diskussionsfrage oder eine. Rätsel. Wer teilt sich die längste Grenze mit Frankreich? Die längste Grenze mit Frankreich. Ist das eine Trickfrage oder. Nee, eigentlich nicht, aber man kommt. Es ist schwerlich. Ja, also die deutsche ist kürzer als man denkt. Das ist eigentlich nur Baden-Württemberg, also Baden, also halt. Ja, und Saarland? Saarland stimmt, die haben auch noch ein bisschen. Ja, mehr. Aber das sind 455 Kilometer. Ist nicht die längste. Genau. Da hast du recht. Schweiz und Italien kommen dann da unten und oben ist Belgien, Niederlande. Niederlande hat gar keine direkte, Grenze, das ist Belgien inzwischen. Ja. Also gibt es Belgien, die nicht Bundesrepublik, die Föderalrepublik Deutschland, Saarland, Spanien gibt es natürlich noch. Ja. Und die wahrscheinlich ist die scheiß Schweiz. Nee, die Schweiz hat 573 Kilometer. Mehr als wir. Aber also deswegen warst du näher dran. Spanien hat aber 623 Kilometer. Spanien hat 600. Ja. Und das Italien hat 515. Spanien hat gewonnen hiermit. Oder kommt jetzt noch der große Belgien hat, Plot-Twist. Und jetzt kommt der Plot-Twist. In Europa hat Belgien 659 Kilometer. Die längste Grenze auf europäischem Kontinent mit Frankreich. Das ist ja nicht zu fassen. Hat Belgien überhaupt 650 Einwohner? Ja, ich denke schon. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber die Grenze in Belgien auf dem Kontinent Europa ist die längste mit Frankreich. Allerdings gibt es Französisch-Neuguinea oder Französisch-Guinea. Ja, ganz viel Brasilien und so. Gehört auch zu Frankreich und teilt sich damit 730 Kilometer mit Brasilien. Mit Brasilien. Die Grenze. Und Brasilien hat die längste Grenze mit Frankreich. Fand ich ganz interessant. Geil, ne? Fand ich interessant. Das ist echt geil. Ich finde es eh immer geil. Die Leute nochmal mit heimlassen. So. Ich finde es eh immer geil, dass dieses Französisch-Guyana, also es ist einfach Europäische Union in fucking Südamerika. Ja. Schon cool. Ja. Kannst mit Euros zahlen, kannst Reisefreiheit, kannst Männer heiraten. Hast eine Grenze mit Bolsonaro. In Südamerika heiratet, Männer heiraten, ist schon, also als Mann meine ich jetzt. Also homosexuell und Frauen können Frauen. Ja. Also homosexuell heiraten in Südamerika ist schon geil. Direkt an der Grenze zu Brasilien. Genau. Deshalb sollte die EU auch mal weiterdenken und in anderen Ländern Mitglieder akkreditieren. So als Club. Weil die EU ja ganz cool ist im Vergleich jetzt zu Brasilien, kann man auch schon sagen. Die haben ja auch gerade einen Wahnsinnigen als Präsidenten. Genau, und Reisefreiheit für EU-Bürger. Ich würde gerne Reisefreiheit auch in andere Kontinente haben, als auf diesem widerlichen, kalten Dreckskontinent, in dem ich mir gerade den Arsch abfriere. Wir aber du kannst ja nach Grad. Südamerika zum Beispiel. Ja, aber da ist jetzt auch nicht so geil in Südamerika. Naja, macht. Und die haben auch andere Regeln. Ich bin da ein bisschen hinterher, weil ich gerne diesen Kontinent verlasse im Winter. Ja. Aber es ist einfach Covid, bla bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Bleibt gesund. Und bleibt auf diesem kalten Dreckskontinent. Wir wollten euch noch ein paar Grenzkilometer mitgeben für die Zeit. Und sollen wir da jetzt einfach versprechen, dass wir uns zwischen den Jahren in irgendeinem Format nochmal melden? Ja. Im Notfall als, ich frage mich, warum ich das Verdiensttag. Aber das ist... Womit ich das Verdiensttag. Das ist aber der Worst Case. Vielleicht geben wir euch sogar ein bisschen mehr. Vielleicht. Vielleicht, aber... Nee, nicht vielleicht. Wir geben euch was. Wir geben euch was. Und genießt das Essen. Ich rede jetzt extra nochmal wie Rainer Kallmund, weil wir Rainer Strunk hatten. Deswegen wollte ich... Ach so, ja. Genießt das lecker Essen. Habt eine schöne Zeit. Macht nicht zu viel Party, weil wir haben noch immer Pandemie. Bringt alles nichts. Schön vollstopfen. Schön vom Fernseher legen. Noch ein paar Kekse nachlegen. Rainer Kallmund hat übrigens enorm abgenommen. Also nehmt euch ein neues Vorbild. Macht auch mal sauber, damit die Wohnung aussieht wie ein Reinraum. Und Peter wirkt gerade wieder richtig, richtig, richtig verstört, weil er wieder den kölschen Dialekt hören muss hier in diesem Podcast, obwohl er das nie mag. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute. Alles Gute. Hier wird zusammen noch Tschüss gesagt. Peter partizipiert noch an meinem Geschwätz und ich finde das richtig gut, dass wir noch in die Weihnachtstage reingehen mit einem kleinen Konflikt, weil so wie ich jetzt hier rausgehe, hasst du mich wie die Pest. Und das gefällt mir. Ich wünsche euch Weihnachten. Ich wünsche euch bessere Weihnachten. Ich wünsche euch Weihnachten. Und ich die besseren Weihnachten. Habt es gut, fühlt euch gut. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Boah, bitte, halt's Maul und lasst die Leute in Ruhe. Ich rede jetzt nochmal, die haben schon den Finger über der Stopptaste und ich rede einfach weiter. Ich mach das jetzt noch ein Dreiviertelstündchen. Wenn du nicht gleich die Fresse hältst, hau ich dir da auf dieselbige. Das wird immer leiser. Ihr könnt jetzt langsam dazu einschlafen, das ist wirklich unangenehm. Ich werde mir jetzt einen beschissenen Dreckskiefer brechen, diesen Dixer. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein anderer so Pivo-Jan oder so macht. Man ist fürchterlich genervt im Podcast. Habt es gut, macht es gut. Tschüss. Ich liebe euch. Nein, es war ein Witz, ich hasse euch.